Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Er ist so eine Art Robin Hood für Daten, und zwar der österreichische Jurist Max Schrems. Schon als Jurastudent hat der schon Datenriesen gepiesackt, also wie Facebook und so, und mit Musterklagen genervt und hat sie so gezwungen, ihm wirklich alle Daten auszuhändigen, die sie über ihn gespeichert hatten. Und 2015 hat er dann mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof dafür gesorgt, dass amerikanische Netzfirmen unsere Daten nicht mehr auf Servern in den USA speichern dürfen. Und jetzt hat Max Schrems wieder was gemacht. Als einer der ersten hat er nämlich die neue Datenschutzgrundverordnung zum Anlass genommen und hat gleich 4 Firmen verklagt. Ist ja schnell gemacht, warum denn nicht? Nämlich Facebook, WhatsApp, Instagram, die ja auch zu Facebook gehören, und außerdem noch Android, das Betriebssystem von Google. Haha, Netzreporterin Martina Schulte, was genau hat er denn vor? Also Max Schrems hat ja längst sein Hobby zum Beruf gemacht und den Verein None of Your Business gegründet. Das heißt übersetzt so viel wie, das geht dich nichts an, und das richtet sich natürlich an die Netzriesen, an die Datenkonzerne. Und None of Your Business ist so eine Art Datenschutzverein, der halt private Datenschutzklagen gegenüber Großkonzernen effektiver durchsetzen will. Also das heißt, du oder ich, wir müssen uns bei einem Verstoß nicht die Mühe machen, zum Beispiel gegen Facebook zu klagen, sondern None of Your Business, dieser Verein, übernimmt diese teure und ja auch ziemlich zeitaufwendige Angelegenheit für uns. Und gleich zum Start der Datenschutzgrundverordnung hat es None of Your Business, du hast es ja gerade gesagt, gleich mit 4 Diensten aufgenommen: Facebook, Instagram, WhatsApp und Android. Und als Strafrahmen hat None of Your Business dabei, genau wie es halt diese neue Verordnung vorsieht, 4% des weltweiten Umsatzes der betreffenden Unternehmen angesetzt, und da kommen insgesamt fast 8 Milliarden Dollar zusammen. Alter Schwede, aber was ist jetzt der Grund für die Klage? Also diese neue EU-Datenschutzgrundverordnung verlangt ja, dass die Nutzer ihre Zustimmung geben müssen, wenn Unternehmen ihre persönlichen Daten absaugt. Ne? Und deswegen haben uns ja Google und Facebook die ganzen letzten Wochen irgendwie total genervt. Setz hier ein Häkchen, mach da mal und so. Und Max Schrems sagt aber, dass sie uns damit eigentlich quasi erpresst haben. Er sagt, dass Facebook und Google nach unserer Zustimmung fragen, aber eigentlich lassen sie uns nur irgendwelche dämlichen Häkchen setzen. Ja, aber wenn ich das nicht tue, kann ich ja Facebook oder Android nicht mehr nutzen. Also genau das ist ja der Punkt. Ne? Also None of Your Business sagt, genau das sei illegal gewesen. Denn diese neue Datenschutzgrundverordnung beinhaltet ein sogenanntes Kopplungsverbot. Das heißt, ein Dienst darf die Nutzung dieses Dienstes eben nicht davon abhängig machen, ob du jetzt zustimmst, dass deine Daten benutzt werden. Das heißt, die dürfen dich eigentlich nicht damit erpressen. Du musst sagen können, nö, ich gebe meine Daten nicht, aber ich würde trotzdem bei euch dabei sein. Und Max Schrems sagt, genau das hätten eben Facebook und Google falsch gemacht. Facebook habe sogar Konten von Nutzern gesperrt, die eben die Zustimmung nicht geben wollten, die den Haken nicht gesetzt haben. Das sei keine freie Wahl, sondern erinnere an Wahlen in Nordkorea. Guck mal, wie ich auch verseucht bin, dass ich diese Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen habe. Dass das irgendwie falsch sein könnte. Ja, weil wenn ich denke so, naja, die wollen halt meine Daten und deswegen erpressen sie mich, normal so. Aber muss ja gar nicht sein. Das ist ja geil. Kommt der damit durch, der Schrems? Also diese Klage wird schon so eine Art erste Nagelprobe dieser neuen Datenschutzgrundverordnung, denn es wird mega spannend sein zu sehen, was jetzt passiert. Ne? Also wie wird der neue Europäische Datenschutzausschuss darauf reagieren? Also Schrems glaubt jetzt zwar nicht, dass sofort Sanktionen in der Top-Größenordnung verhängt werden, dass jetzt sofort 8 Milliarden Dollar fällig werden, aber er sagt auch, hey, die Konzerne haben hier absichtlich diese Verordnung verletzt, die sie ja kennen müssen eigentlich. Die müssen das ja wissen mit diesem Kopplungsverbot. Daher, sagt er, erwarten wir hier auch eine entsprechende Strafe. Und bei Heise prophezeit der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper, ich zitiere, das Geschäft vieler datengetriebener Konzerne dürfte mit der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr rechtmäßig sein. Das wäre mal cool, oder? Ach, dieses Wort Datenschutzgrundverordnung hat uns so viel Stress gebracht, und es wird immer spannender. Das wird immer noch weitergehen. Ja. Da werden wir immer noch weiter drüber reden. Hey, es ist vielleicht nicht so mega spannend, aber ich finde es schon spannend. Wie, natürlich ist es spannend. Das war ernst gemeint. Ich meine nur, das Wort ist so annoying. Ja, das, das nervt. Aber die Geschichten drumherum sind doch der Hammer. Ja, was da jetzt alles noch passieren wird. Puh, harter Tobak. Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?